Ich und der Furierschütz riefen alsbald Lärmen und Mordio. Und da eben der Kurfürst von Sachsen mit vielen Pferden vorbeigeritten kam, ließ er sich den Fall melden. Ha, das wäre eine schlechte Disziplin in einem kaiserlichen Lager, wenn auch ein Kranker im Bett vor den Mördern seines Lebens nicht sicher sein sollte. Man henke den Kerl sogleich. Aus dieser wahrhaftigen Historie ist zu sehen, dass nicht sogleich alle Wahrsagungen zu verwerfen seien, wie etliche Gecken tun, die gar nichts glauben. So kann man auch hieraus abnehmen, dass der Mensch sein aufgestecktes Ziel schwerlich überschreiten mag, wenn ihm gleich sein Unglück lang oder kurz zuvor durch dergleichen Weissagungen angedeutet wurde. Was erst neulich geschehen ist, vor Magdeburg der Stadt, die wollt sich nicht ergeben, bat dem Herrn Tilly in sein Gewand. Graf Tilly die Stadt besteigen hieß und alles niederhauen ließ, was sie nur trafen an. Aber es war so ungeheuer, die ganze Stadt war voller Feuer. Auf 30.000 Seelen gut, die Schwert und Feuer verzehren tut, sogar in schneller ein. O Magdeburg, du schöne Stadt, Gott dich gar hart gestrafet hat. Ich wurde meines Stands in Magdeburg so müd und satt und gedachte, meines Narrenkleids loszuwerden. Bei einem Fourageritt in einem Dorf wollte ich etliche Bauernkleider finden, um welche ich meine Narrenkapp vertauschen wollte, musste jedoch mit einem Weiberkleid Vorlieb nehmen, wurde darauf von einigen geilen Furierern als Frau verfolgt und rettete mich in meiner Not zu einigen Offizierinnen. Ihr Damen, ich bitte um aller Weiber Ehr und Tugend willen, ihr wollet meine Jungfernschaft vor diesen geilen Buben schützen. Oh. Er wurde von einer Rittmeisterin als Magd genommen. Diese Rittmeisterin vernarrte sich in des Fräulein Simplicius, oder sollte ich sagen Simplicia, glatten Leib, und gab ihm oder ihr nur allzu deutsch zu verstehen, wo sie der Schuh drückte. Doch der Rittmeister und sein Knecht fanden auch Gefallen an der frommen Jungfrau, so dass Herr und Knecht eifrigst von ihm begehrten, was er ihnen nicht leisten konnte. Einstmals, als Herr und Frau schliefen, stund der Knecht in der Nacht vor des Simplici Wagen, in welchem er schlafen musste, und klagte seine Lieb in heißen Tränen. O Liebste, Liebste, Gnade und Barmherzigkeit, sei die meine. Nein, nein, ich will mein Keuschheit bis in Ehestand bewahren. Ich biete dir die Ehe tausendmal an. So lass mich ein, mein Schatz. Es ist unmöglich, mich mit dir zu verehelichen. So sieh meinen Degen. Ich setz mir die Spitze auf die Brust und den Knopf an den Wagen und stürze mich allsogleich hinein in meinen... Morgen früh. Warte bis morgen früh. Dann will ich dir endlichen Bescheid geben. Gut. Morgen früh. So gehe ich schlafen. Oh, morgen früh. Morgen früh. Morgen früh. Morgen früh. Oh.

Also bekam der Profoss seinen Lohn. Ich aber wurde von Herzbruder erkannt, welcher mich meiner Ketten und Band entledigen, auf ein Pferd setzen und durch seinen Knecht in Sicherheit führen ließ. Nun durchlebte mein Simplicius, von mir erfunden und mit allerlei Gutem wie Bösem begabt, ein wechselhaftes Leben. Sein Herzbruder wurde bei einem Gefecht gefangen genommen und Simplicius bekam bei des Herzbruders Obristleutnant das Amt des Lautenschlägers. Der Obrist wiederum geriet in kaiserliche Gefangenschaft und Simplicius wurde seinem sechsten Herrn, einem allen Kriegskünsten abholden Dragoner zugeteilt, mit dem er in Westfalen ein abgelegenes Frauenkloster, das Paradies genannt, bewachen und beschützen sollte. Oh. Sollte. Das Paradies fanden wir, wie wir es begehrten, denn da setzte es das fetteste Bier, die besten westfälischen Schinken und Knackwürst, Wohlgeschmack und sehr delikat Rindfleisch, das man aus dem Salzwasser kochte und kalt zu essen pflegte. Da lernete ich das schwarze Brot fingerdick mit gesalzener Butter schmieren und mit Käse belegen, damit es desto besser rutschte. Und wenn ich so über einen Hammelskolben kam, der mit Knoblauch gespickt war und eine gute Kanne Bier daneben stehen hatte, so erquickte ich Leib und Seel und vergaß all meines ausgestandenen Leids. Auch hatte Simplicius das Glück, das Jagen und das Fechten zu lernen. Die Leute nannten den grün gekleideten Jüngling, der sich in Soest ein feines Gewand aus grün wollenem Tuch hatte machen lassen, das Jägerken. Solcher Gestalt durchlebten Herr und Knecht einen Winter in aller Wollust. Doch dann sollte der Dragoner im Kloster abgelöst werden, über welche Aussicht er stark erkrankte, und bald musste der Simplicius ihm eine Grabschrift machen. Der Schmalhans lieget hier, ein tapferer Soldat, der all sein Lebetag kein Blut vergossen hat. Dem Kommandanten von Soest mangelte ein Kerl im Stall. Er hatte von dem Jäger von Soest gehört, auch davon, dass dieser trotz seiner Jugend fast schon wie ein Soldat gehandelt wurde. Er ließ also den Simplicissimum zu sich kommen. Hör, Jägerken, du sollst mein Diener werden. Herr, was sollen denn meine Verrichtungen sein? Ei, du sollst meiner Pferdhelfern warten. Herr, wir sind nicht füreinander. Ich hätte lieber einen Herrn, in dessen Dienst die Pferd auf mich warten. Weil ich aber keinen solchen werde haben können, will ich ein Soldat bleiben. Dein Bart ist doch viel zu klein. Oh nein, ich getraue einen Mann zu bestehen, der 80 Jahre alt ist. Der Bart schlägt keinen Mann. Sonst würden die Böck hochestimiert werden. Also wenn die Courage so gut ist wie das Mundwerk, so will ich dich noch passieren lassen. Das kann bei der nächsten Okkasion probiert werden. Gut, gut. Also bleib, der du bist. Simplicius erbte seines alten Dragoners Hosen mit etlich eingenähten Dukaten, kaufte Pferd und Gewehr, ließ sich wieder grün kleiden, denn der Name Jäger gefiel ihm sehr. Sein altes Kleid gab er seinem Jungen, und also ritt er selbander daher, wie ein junger Edelmann, und dünkte sich fürwahr keine Sau zu sein. Er war so kühn, seinen Hut mit einem tollen Federbusch zu zieren, wie ein Offizier, hatte Neider und Missgönner und war bald bei Freund und Feind bekannt und berühmt. Vor Dorsten, Lippstadt und Coesfeld in Westfalen lag ich vor den Toren und machte gute Beute. Und weil ich überall glücklich durchkam, hielten die Leute von mir, ich könnte mich unsichtbar machen und wäre so fest wie Eisen und Stahl.